Judith Simon von Josef Kiss aus Gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Judith Simon von Josef Kiss. Beim Juden Simon wird in jedem Jahre ein Grab gehöhlt für eine kleine Bahre, für einen ellenlangen Bretterschrein, die armen Würmchen, keines wollt gedeihen. Der Judith Haar ist glänzendes Geschmeide, sie glättet wehmutsvoll die weiche Seide, greift dann zur Schere, schade um die Pracht, geht so zum Rabbi unterm Schutz der Nacht. Ich schnitt vom Haupte meine schönen Haare, in Tränen schwanden meine Jugendjahre. O Rabbi, weiser Rabbi, sag mir eins, soll ich kein Kind mehr auferziehen, keins? Der Rabbi hat die Bibel vor sich offen, Judith erbebt, von seinem Blick getroffen. Du warst nicht immer so gesinnt. Sag an, Judith, wo ist dein erstes Kind? Ein kalter Schauer schüttelt ihre Glieder. Sie wirft sich stöhnend auf die Erde nieder und lallet schwer, die Blicke abgewandt. Ich hab's erwürgt mit meiner Mörderhand. Sein Vater, dem ich schwaches Mädchen traute, hat mich betört. Schimpf war mein Los, mir graute. Die Nacht war fiebrisch wild, da grub ich's ein. O wär ein Bett tief in der Erde mein. Der Rabbi prüft des heil'gen Buches Lettern. Er will die Strafe finden in den Blättern. Erhebe dich, mit Trauerkleidern, Tränen, wirst du Jehova nimmermehr versöhnen. Durch Leiden sühnt sich selbst geschaffenes Leid. Sag, hast du Kraft zu einem großen Eid? Es küsst dein Mund mit tödlichem Begehren. Ich werde dir den Mutterkuss verwehren. Und wenn dich Durst auch zum Verschmachten quält, bis zu dem Tag, da sich dein Kind vermählt. Ein jedes Fenster blinkt in Simons Hause. Sie feiern Taufe dort bei frohem Schmause. Der Jude Simon murmelnd Psalmen spricht. In Tränen badet Judiths Bleichgesicht. Wohl 100-mal hat sie ihr Kind umfangen. Heiß hat ihr Blick an seinem Mund gehangen. Beim Juden Simon sieht es traurig aus. Ein jedes Fenster ist verhüllt im Haus. Frau Judith jammert, keines ist geblieben. Weh mir, so steht auch diesem Tod geschrieben. O Mutter, meine Stirne brennt so sehr. Wenn du mich küsstest, schmerzte sie nicht mehr. Sei still, mein süßes Kind, und schlummere fort. Verlass mich nicht, mein Gott, sei du mein Hort. Weil meine Lippen wund und mein Gesicht. Nicht wahr? Nicht wahr, drum küssest du mich nicht. Der Jude Simon wird so weiß wie Kreide. Du bist verderbt in Mark und Eingeweide. Manch anderer sagt es, und nicht dies allein. Wahr wird das eine wie das andere sein. Wer schlecht zur Mutter, ist auch schlecht zum Weibe. Mein Kind soll leben, wie ich dich vertreibe. Die Zeit vergeht, die Freude ließ sich wieder zur Rast im Haus des Juden Simon nieder. Im Hof ist Hochzeit, Simons Kind ist Braut und wird dem Nathan heute angetraut. Im fernen Winkel steht ein Bettelweib, wirr ist ihr Haar, verknöchert ist ihr Leib. Sie rüttelt an dem Zaun, sie zerrt und zieht. Lasst mich die Braut sehen, lasst mich, habt Erbarmen. Mein Kind, sie hält sie in den welken Armen. ein kühler Mund presst sich auf einen warmen. Das ist der Judith Simon traurig Lied. Ende von Judith Simon von Josef Kiss.